Sie wird von Blitz und Regen wach und merkt, sie ist allein in dieser Nacht. Und der Donner rollt, er wollte schon längst zu Hause sein. Es fällt die Angst in ihre Seele rein. Und der Himmel grollt. Sie liebt ihn über alles, doch im Herz fühlt sie genau. Er kommt heim von einer anderen Frau. Und der Himmel brennt im grünen Tal. Er schwört sich diesmal, was das letzte Mal. Jetzt grad den steilen Weg vom Einödhof herab und der Himmel grollt. Sie nimmt sich vor, ihm zu verzeihen, und da spürt sie den Schmerz, der geht wie ein Messer in ihr Herz. Und sie weiß dieses Mal, da war's das letzte Mal. Maria, verzeih. Ja, der Himmel brennt im grünen Tal. Jeder Blitz ist wie vom Herrgott ein Signal. Mit Radio Heimatmelodie durch die Nacht.